Das Kalkwerk von Thomas Bernhard mit Felix Römer. In dieser völligen Abgeschiedenheit und Abgeschnittenheit ist naturgemäß Ruhe. Die Tatsache, dass im Winter im Kalkwerk absolute Ruhe herrscht, hat mich zuerst am Kalkwerk begeistert. Dieser Gedanke verfolgte mich. Der Gedanke, dass im Winter absolute Ruhe ist, hat mir jahrzehntelang keine Ruhe gelassen. In diesem Gedanken bin ich oft nahe daran gewesen, wahnsinnig zu werden. In das Kalkwerk, habe ich mir gedacht, in das Kalkwerk. Wie ich durch den Felsvorsprung nichts vom Sägewerk höre, höre ich auch vom Gasthaus nichts herüber. Durch den Felsvorsprung ist es im Gasthaus am lautesten. Hier im Kalkwerk höre ich nichts. Manchmal gehen Lawinen ab. Geröll, Eis, Wasser. Vögel höre ich. Wild, Wind. Weil man beinahe überhaupt nichts hört, wird man im Kalkwerk, besonders wenn einem ein solches ungemein empfindliches Gehör zu eigen ist wie mir, besonders hellhörig. Alles, was man hört, wie alles, was man nicht hört, macht einem im Kalkwerk hellhörig. Dieser Umstand kommt naturgemäß meiner Studie zugute, die sich nicht zufällig mit dem Gehör befasst. Schließlich ist ja auch das Gehör der Titel meiner Studie. Ich höre, wenn ich in meinem Zimmer arbeite, beschäftigt mit der Studie, meine Frau in ihrem Zimmer oben atmen. Man kann natürlich meine Frau in ihrem Zimmer von meinem Zimmer aus nicht atmen hören. Tatsächlich aber höre ich meine Frau in ihrem Zimmer atmen, wenn ich in meinem Zimmer bin. Naturgemäß befinde ich mich aber auch immer in der höchstmöglichen Aufmerksamkeit. Ich kann sogar Menschen hören, die am anderen Seeufer miteinander reden, obwohl es nicht möglich ist, vom Kalkwerk aus Menschen am anderen Seeufer miteinander reden zu hören. Aber wie oft höre ich ein Geräusch, ein tatsächliches Geräusch, und frage meinen Gesprächspartner, ob er das Geräusch auch höre. Und mein Gesprächspartner hört das Geräusch nicht. Die Schwierigkeit des Zusammenlebens mit Menschen hat für mich immer darin bestanden, dass ich immer vieles hörte und vieles sah. Die anderen aber nichts hörten und nichts sahen. Und in der Unmöglichkeit, die Menschen in Hören und Sehen einzuschulen. Entweder ein Mensch hört und sieht, oder ein Mensch hört, oder ein Mensch sieht, oder ein Mensch hört und sieht nichts. Aber man kann keinen Menschen hören und sehen lehren. Aber der hört und sieht, kann an sich hören und sehen vervollkommnen. Und zeitlebens habe ich immer alles versucht, um mein Hören und Sehen zu vervollkommnen. Vor allem mein Hören zu vervollkommnen. Denn wichtiger, als dass ein Mensch sieht, ist, dass ein Mensch hört. Einfach alles zu hören, ist Folge der ununterbrochenen, jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Studie. Triumph. Gleichzeitig furchtbar. Aber nichts, nichts schafft eine größere Klarheit als ein vollkommenes oder wenigstens ein nahezu vollkommenes Gehör. Wenn ich denke, was das Kalkwerk einmal für die ganze Gegend bedeutet hat und dass es jetzt schon so lange völlig bedeutungslos ist. Zwar spricht man immer noch vom Kalkwerk, wenn man vom Kalkwerk spricht, aber richtiger wäre doch, man spricht von einem stillgelegten Kalkwerk, wenn man vom Kalkwerk spricht. So spricht man immer wieder von allen möglichen Gebäuden wie auch Gehirnkomplexen, die schon längst nicht mehr diese Gebäude oder Gehirnkomplexe sind. 20 Jahre ist das Kalkwerk stillgelegt, tot. Aber das Kalkwerk ist für jeden Ankömmling sofort ein verblüffendes Bauwerk. Die tatsächliche Größe des Kalkwerks bleibt verborgen. Nur wer in ihm haust und mit Kopf und Seele bewohnt, kann das Ganze ausmessen. Erfassen nicht, aber ausmessen. Der Betrachter wird gleichzeitig von dem Kalkwerk angezogen und abgestoßen. Alles an der Architektur des Kalkwerks ist das Resultat jahrtausendealter Berechnung. Die Konstruktion des Ganzen auf Totaltäuschung angelegt. Man vermutet, dass man im Kalkwerksinneren nur die geringste Bewegungsfreiheit hat. Man vermutet, dass man im Kalkwerksinneren nur den geringsten Spielraum hat. Tatsächlich aber hat man im Kalkwerk den größten Spielraum. Jede Vorstellung, sowie jede Vorstellung einer Vorstellung, ist in jedem Fall immer eine irrtümliche, erniedrigende. Das muss man wissen, wenn man denkt. Das Tatsächliche ist tatsächlich immer anders. Das Gegenteil, immer das Tatsächliche. Tatsächlich. Das Kalkwerk hat für mich alle Vorzüge eines sogenannten freiwilligen Arbeitskerkers. Hier kann ich stundenlang gehen, ohne verrückt zu werden, während man in anderen, gleich großen oder möglicherweise noch viel größeren Gebäuden schon nach Minuten des Auf und Ab und des Hin- und Hergehens verrückt wird. Während wir unsere eigenen Zimmer schon am ersten Tag vollständig und für immer eingerichtet gehabt hatten, mit dem Allernotwendigsten, haben wir das ganze übrige Kalkwerk bis heute nicht eingerichtet. Ich Habe fast alles verkauft. Ich habe überhaupt nichts mehr. In den Zimmern nichts, an den Wänden nichts. Sind all diese Wände vor 3 Jahren noch überfüllt gewesen? Jetzt hängt nichts mehr an diesen Wänden. Alles von ihnen heruntergenommen und verkauft. Ich denke daran, heimlich etwas aus dem Zimmer meiner Frau zu verkaufen. Aber das ist das Schwierigste. Und in meinem eigenen Zimmer ist nichts mehr. Außer den Francis Bacon. Aber ich trenne mich niemals mehr von diesem Bild. Wie oft habe ich, in einem Sessel sitzend, meine mir gegenüber in ihrem Rollstuhl dösende Frau beobachtend gedacht. Den Francis Bacon verkaufe ich nicht. Den Francis Bacon verkaufe ich nicht. Den Francis Bacon verkaufe ich nicht. Den Francis Bacon verkaufe ich nicht. Und kommen die Bankleute, verstecke ich ihn. Ich werde den Francis Bacon verstecken. Ich muss ihn verstecken. Ich beschäftige mich schon an die 20 Jahre mit der Studie. Über das Gehör gibt es keine aufschlussreiche Schrift. Die einzige ehrliche über das Gehör, die einigen Wert besitzt, ist 300 Jahre alt. Alles andere über das Gehör ist stümperhaft. So hatte ich in dem Gedanken, eine Schrift, und das heißt eine Studie über das Gehör zu schreiben, schon immer eine mich gänzlich ausfüllende Aufgabe. Zuerst füllte mich der Gedanke natürlich nicht ganz aus, bis zum 30. Jahr natürlich nicht, auch zwischen dem 30. und 40. Jahr nicht. Aber nach dem 40. Jahr hat mich... Nachgiebigkeit zur Gänze ausgefüllt. Tatsache ist, dass alle Denker bis zum 30. Jahr ein Thema haben, das sie eines Tages ab dem 40. Jahr zur Gänze ausfüllt. Aber die wenigsten liefern sich ab dem 40. Jahr einem solchen Thema zur Gänze aus. Die meisten kokettieren ab dem 25. Jahr mit einem solchen Thema und treiben es auch voran, geben es aber spätestens ab dem 35. oder 40. Jahr auf. Der allerpeinlichste Dilettantismus gibt es über das Gehör. Und naturgemäß ist der Dissertationsdilettantismus. Dilettantismus ist der peinlichste. Schüttern, der an den sogenannten Fachleuten ist, ist Dilettantismus. Der an den, eher nicht. Und das Erschüttern, der an den sogenannten Fachleuten ist, ja immer wieder ihr grenzenloser Dilettantismus in dieser Zeit. Das ist die Denkdilettantismus. Schüttern, der an den loser Dilettantismus. Nein, isoliert ihn. Geistesblitzen in Isolierung. Oder nein, isoliert ihn. Sogenannten Geisteskranken schützt, der sonst nichts. Sogenannten Geisteskranken schützt, indem sie sich mit ihm durch Einsperrung und generell räumt man ihn einfach weg. Vernichtet ihn durch Einsperrung. Man sperrt ihn ein. Sperrung und Isolierung. Sonst nichts. Die Leute wollen in Ruhe gelassen sein. Die aussterbenden Vögel! In Europa schützt man! Die aussterbenden Gehirne nicht! das aussterbende Gehör! Nicht. Meine Studie ist in 9 Abschnitte unterteilt. Die Zahl 9 spielt in meiner Studie die größte Rolle. 9 ist wichtiger als die 7. Was das Gehör betrifft, so ist die 9 von allergrößter Bedeutung. 1. Abschnitt. 9. Abschnitt. Einführung. Erklärung. In alle folgenden Abschnitte. Alle vorausgegangenen Abschnitte. 2. Abschnitt. Der 6. Abschnitt heißt Gehirn und Gehör, Gehör und Gehirn und so fort. Das Subgehör. Es ist eine längere Auseinandersetzung mit der sogenannten Gehör. 7. Abschnitt. Dysarthrie. Hören und Sehen. Das Gehör ist das philosophischste aller Sinnesorgane. Längst habe ich alle Abschnitte meiner Studie in meinem Kopf fertig. Und das ist eine ungeheuerliche Geistesanstrengung. Eine solche komplette Studie über Jahrzehnte im Kopf zu haben. Ununterbrochen im Kopf behalten zu müssen. In der ständigen, sich naturgemäß immer noch mehr verstärkenden Angst, dass sie von einem Augenblick auf den anderen auseinanderfallen und zunichte gemacht werden könnte. Von allen 9 Abschnitten ist der 5. der schwierigste, der noch immer titellose. Sie aufschreiben, denke ich immer. Sie einfach aufschreiben, hinsetzen und sie einfach aufschreiben. Je mehr ich aber von diesem Gedanken besessen bin, desto unmöglicher wird es mir, die Studie aufzuschreiben. Die Schwierigkeit besteht ja nicht darin, etwas im Kopf zu haben. Im Kopf hatten alle das Ungeheuerlichste. Und zwar bis an ihr Lebensende das Ungeheuerlichste. Sondern die Schwierigkeit ist, dieses Ungeheuerliche aus dem Kopf heraus auf Papier zu bringen. Im Kopf kann man alles haben. Und tatsächlich hat doch jeder alles im Kopf. Im Kopf, im Kopf, im Kopf, im Kopf, im Kopf, im Kopf, im Kopf, im Kopf. Aber auf dem Papier hat fast keiner etwas. Während in den Köpfen aller Menschen das Ungeheuerlichste ist, ist auf ihren Papieren doch immer nur das Kläglichste, Lächerlichste, Erbärmlichste! Meine Frau und Hauptversuchsperson hat für mich und also für meine Studie und also für meine Versuche und Experimente überhaupt immer die größte Geduld aufgebracht. An ihr habe ich die sogenannte Urban-Tschitsche-Methode bis zur äußersten Perfektion entwickelt. Und im Grunde kann man durch diese Radikalisierung, die Urban-Tschitsche-Methode wahrscheinlich überhaupt nicht mehr als Urban-Tschitsche-Methode bezeichnen. Verdammt, Wörter mit Ö. Ökonomie, Ötka. Tagtäglich hat sich meine Frau aber durch die Urban-Tschitsche-Methode von mir total erschöpfen lassen. gegen Abend, wenn wir schon in aller Frühe begonnen hatten. Nach Mitternacht, wenn wir am Nachmittag damit begonnen hatten, ist sie völlig erschöpft gewesen. Mehrere Sätze mit kurzem I habe ich meiner Frau vorgesagt. Beispielsweise im, in, Viertel habe ich nichts. Im, in, Viertel habe ich nichts. Im, in, Viertel habe ich nichts. Im, in, Viertel habe ich nichts. Im Innviertel habe ich nichts. An die 100 Male langsam. An die 100 Male schnell. Schließlich an die 200 Male schnell. So schnell als möglich. Abgehackt. Oder ich sage ihr den Satz. Im Innviertel habe ich nichts. Beispielsweise von links ins Ohr, dann von rechts. Abwechselnd von rechts und von links. Ja, den Satz im Innviertel habe ich nichts musste sie wochenlang hören. An die hunderte Male täglich. So lange, bis ich die Hand hob. Das hieß Übung beendet. Ja, die Studie verlangt absoluten Gehorsam. Nicht nur meinerseits, sondern auch ihrerseits. Aber manchmal erträgt sie es plötzlich nicht mehr, in ihrem Sessel zu sitzen, und sie ist nahe daran, die Beherrschung zu verlieren. Daraufhin gehe ich zum Fenster und lasse frische Luft herein. Tatsächlich ist nach stundenlanger Arbeit an der Urbanschitschen Methode die schlechteste Luft im Zimmer. Aber auch in frischer Luft reagiert sie nicht. Auch wenn ihr Zimmer vollkommen ausgekühlt ist, antwortet sie mir nicht. Es kommt vor, dass ich in der Frühe beim Fenster hinausschaue und sofort weiß, heute nur Selbstlaute oder heute nur Mitlaute oder heute nur Sätze mit U oder nur Sätze mit E oder nur ganz lange Sätze mit O oder nur ganz kurze Sätze heute. Oder ich stehe an meinem Fenster und beschließe augenblicklich jetzt in ihr Zimmer hinauf und ihr ganz schnell den Satz: Vogelschwärme, immer mehr Vogelschwärme schwärzen den Park, vorsagen. Vogelschwärme, immer mehr Vogelschwärme. Am heiligen Abend, genau ein Jahr vor ihrem gewaltsamen Tod, bin ich gegen 5 Uhr Nachmittag in ihr Zimmer hinauf und habe ihr folgenden Satz: Mann macht sich an den Menschen nur schmutzig, mehrere Male vorgesprochen. Abwechselnd in ihr linkes, dann in ihr rechtes Ohr. An die 80 oder 90 Mal. Immer wieder. Man macht sich an den Menschen nur schmutzig. Mann. Gegen 11 Uhr ist mir dann eingefallen, dass ihr heiliger Abend ist. Nächsten Tag habe ich zu ihr gesagt, heute ist heiliger Abend. Ja, natürlich habe ich gestern gewusst, dass heiliger Abend ist, aber das Experimentieren hat mich dich nicht darauf aufmerksam machen lassen. Also ist heute für uns heiliger Abend. Darauf sie: Furchtbarer Mensch. Ich rede mit ihr über den genauen Unterschied zwischen Horchen und Hören. Ich mache ihr zuerst Horchen, dann Hören klar. Zu hören, zu horchen. Auf Hören, auf Horchen. Dann überhören, mithören und so fort. Abhören, anhören, aufhören. Plötzlich sage ich zu ihr: mehrere Male das Wort. Weg! Hören! Hören! Ein ganzes Jahr lang habe ich mich nur mit der Wirkung von Kratzgeräuschen auf das Gehör beschäftigt. Mit Schlaggeräuschen, Bohrgeräuschen, Tropfgeräuschen, mit Sausen, Surren, Summen, Blasen. An die hunderte und tausende Schabversuche. Die Aufnahmefähigkeit ihres Gehörs für Zwölftonmusik hat in meinem Experimentieren immer die größte Rolle gespielt. Die Orchesterstücke von Webern, Schönbergs, Moses und Aaron. Überhaupt Musik wie die Streichquartette von Bela Bartok. Diese Ruhe. Diese Ruhe, die auf einmal im ganzen Kalkwerk herrscht, ist auf einmal eine wohltuende. Kein Mensch, kein Geräusch, ein Idealzustand. Nicht kein Mensch, kein Geräusch, fürchterlich, nein, wohltuend. Einer dieser seltenen Geisteszustände, in welchem einem auf einmal wieder alles möglich ist. Und noch in dem Gefühl, anfangen zu können, kann ich nicht anfangen! Diese Studie ist ja durchaus nicht lang. Vielleicht ist es die kürzeste Studie überhaupt. Aber die Schwierigkeit, sie niederzuschreiben, ist die größte. Vielleicht nur eine Frage der ersten Wörter. Ja, anzufangen mit den ersten Wörtern. Eine Frage des Augenblicks. Ja, wie alles eine Frage des Augenblicks ist. Monatelang, jahrelang, im Grunde, jahrzehntelang warte ich jetzt auf diesen Augenblick. Und weil ich eben auf diesen Augenblick warte, kommt dieser Augenblick nicht. Und obwohl mir das vollkommen klar ist, warte ich doch immer wieder auf diesen Augenblick. Denn warte ich nicht auf diesen Augenblick, warte ich doch auf diesen Augenblick. Und zwar immer noch gleich, ob ich auf ihn warte oder nicht, mit noch größerem Energieaufwand. Aber ich gebe nicht auf. Vielleicht muss die Studie in meinem Kopf wieder gänzlich zerfallen, damit ich sie auf einmal zur Gänze niederschreiben kann. Ja, alles muss weg sein, damit es plötzlich vollkommen da ist. Und zwar von einem Augenblick auf den anderen. Schon die längste Zeit sind nur mehr noch die einfachsten Sätze zwischen mir und meiner Frau. Es gibt längst keinen sogenannten Gedanken, nur mehr noch einen Wörteraustausch zwischen uns beiden. Ich wache mitten in der Nacht auf, weil ich einen die Studie betreffenden Einfall habe. Ich setze mich an den Schreibtisch Und es ist mir möglich, die komplette Studie zu Papier zu bringen. Als ich mit dem Text der Studie fertig war, schreibe ich auf das Deckblatt der Studie in meiner altmodisch großen Schnörkelschrift den Titel Das Gehör. Diese Szene war die glücklichste in meinem Leben. Als auf einmal, urplötzlich, meine Frau ins Zimmer eintritt. Die Verkrüppelte, jahrzehntelang an ihren Rollstuhl gefesselte, die in Wirklichkeit nicht einmal imstande gewesen ist, einen einzigen Schritt zu machen, ja, sich nicht einmal aufrichten konnte in ihren Rollstuhl, steht auf einmal in meinem Zimmer, tritt zu mir hin und schlägt mit der Faust auf die Studie und sagt, in aller Heimlichkeit hast du also die Studie niedergeschrieben. Na, das wäre ja noch schöner. Hinter meinem Rücken die Studie in einem Zuge niederschreiben. Sie nimmt den Packpapier mit der Studie und wirft ihn in den Ofen. Ich will aufspringen und sie daran hindern, kann aber nicht. Ich kann mich nicht mehr rühren. So. Die Studie ist verbrannt. Jetzt kannst du wieder ein paar Jahrzehnte den Kopf zerbrechen, wie du die Studie niederschreibst. Die Studie ist nicht mehr da. Zum ersten Mal seit 3 oder 4 Jahrzehnten habe ich in diesem Traum meine Frau so gesehen, wie sie einmal wirklich gewesen ist. Gerade gewachsen. Und schön, so schön, wenn auch in entsetzlicher Handlungsweise. Einmal, da bin ich pfeifend in mein Zimmer gekommen. Am Abend, erinnere ich mich, sagt meine Frau plötzlich zu mir das Wort Ball. Und gleich darauf das Wort Faschingsball. Und dann sagt sie die Wörter Venedig. Parma, Florenz, Nizza, Paris, Landshut, Deckendorf, Schönbrunn, Mannheim, Siegertshain, Hendorf. Aber das ist ja alles mindestens 30 Jahre zurück. Bälle, Bälle, ruft sie aus, immer wieder. Bälle, Bälle, du hast dich dagegen gewehrt, aber ich habe nicht locker gelassen, einfach nicht locker gelassen. In Paris, in Rom, auf dem Ball habe ich kommandiert. Auf den Ball! Auf alle diese Bälle sind wir gegangen. Meine Rücksichtslosigkeit war die stärkste Rücksichtslosigkeit. Du hast mir das Kleid ausgezogen. In Rom das rote Kleid. In Venedig das blaue. In Florenz das blaue, in Parma das weiße Kleid, das Schleppenkleid. Ja, zieh mir das Schleppenkleid an. Zieh mir das Schleppenkleid an. Das Schleppenkleid, zieh es mir an. Zieh mir das Schleppkleid an. Zieh mir das Schleppkleid. Und ich ziehe hier das Schleppenkleid an. Los, den Spiegel, kommandiert sie. Und dann, los, die Puderdose. Und dann pudert sie ihr Gesicht ein und schaut sich in den Spiegel. Abwechselnd pudert sie ihr Gesicht ein und schaut sich in den Spiegel. Plötzlich sagt sie: Ich sehe ja überhaupt nichts mehr. Und tatsächlich sieht sie in der Puderwolke in ihrem Spiegel überhaupt nichts mehr. Vielleicht ist es gut, dass ich nichts mehr sehe, sagt sie. Und sie pudert sich immer noch mehr ein. Ihr ganzes Kleid ist voller Puder. Und immer wieder sagt sie: Ich muss mich einpudern. Einpudern muss ich mich zur Gänze einpudern. Und wie kein Puder mehr in der Puderdose ist, sagt sie: Haben wir nicht noch irgendwo Puder? Es muss doch irgendwo Puder sein. Puder. Puder. Puder. Puder. Puder. Puder, Puder, Puder, Puder, Puder. Und tatsächlich, ich finde noch eine zweite Puderdose. Und sie pudert sich ihr Gesicht vollkommen ein. Plötzlich sehe ich nicht einmal mehr ihr Gesicht. Sie hat sich vollkommen eingepudert. Dann schweigt sie und richtet sich auf und sagt: Gut so. Und noch einmal: Gut so. Die Vorstellung ist aus. Abgebrochen. Die Vorstellung ist abgebrochen. Aus. Wir haben einen Skandal. Einen Skandal. Wir haben einen Skandal im Haus. Skandal. Sie ist völlig erschöpft, wie ich ihr das Schleppenkleid wieder ausziehe. Während ich ihr dann gegenüber sitze, kommt mir die ganze Verwahrlosung und Armseligkeit meiner Frau deutlicher denn je zu Bewusstsein. Auch meine eigene Verwahrlosung. und Armseligkeit. Wir sind beide unbeweglich in unseren Sesseln. Bis in die Frühe sitzen wir, halbwach, völlig erschöpft, völlig ermüdet und total erschöpft in unseren Sesseln, wortlos. Ab und zu klammern wir uns gegenseitig stillschweigend an unseren Körpern an, damit wir nicht von einem Augenblick auf den anderen den Verstand verlieren. Erschossen habe ich mir plötzlich eingebildet, mich durch zu rasches Austrinken eines Wasserglases verkühlt zu haben. An dem Tag, an welchem ich meine Frau durch einen oder durch mehrere Schüsse aus dem männlichen Karabiner erschossen habe, hat sie mich plötzlich wieder, wie schon öfters vorher, einen Narren genannt, worauf ich die Beherrschung verloren und sie umgebracht habe. Ich musste sie umbringen. Aber im Grunde habe ich, indem ich meine Frau umbrachte, vor allem nicht meine Frau, sondern mich selbst umgebracht. Wir waren ja nicht gezwungen, ins Kalkwerk zu gehen. Wir hätten in eine Reihe von anderen Orten gehen können. An sogenannten schönen Orten fehlt es ja nicht in unserem Land. Aber gerade an einen sogenannten schönen Ort wollte ich ja nicht gehen. Ein sogenannter schöner Ort macht den besten, den fundiertesten Plan einer Geistesarbeit zunichte. Eine schöne Landschaft irritiert das Gehirn. Eine sogenannte wunderbare Natur schwächt den Kopf absolut. Nirgends kann man auf so viele Hunderte und Tausende liegen gebliebene oder fallen gelassene Ideen, aufgegebene Pläne, nicht realisiertes, ungewöhnliches, ja tatsächlich ungeheures auf dem Gebiete der Wissenschaften und der sogenannten schönen Künste hinweisen. Hier hat sich noch jedes Genie verplempert. Das Außergewöhnliche immer selbst vernichtet. Sich das sogenannte Schöpferische von Naturschönheit morden lassen. Ein Friedhof der Ideen und eine perverse Öde der abgeblasenen Höhenpflege ist unser Land. Letzten Endes hätte ich auf meine Frau hören und mit ihr nach Toblach gehen sollen. Dieser schöne Ort in den Bergen. hätte uns sicher beruhigt. Und wenn nicht beruhigt, so wäre wenigstens meine Frau den Rest ihres Lebens glücklich gewesen. Insofern ich aber meinen Kopf durchgesetzt habe, für eine völlig aussichtslose Sache, indem ich meine arme Frau gezwungen habe, mit mir ins Kalkwerk zu gehen, habe ich ihr Leben zerstört. Gleichzeitig ihr Leben zerstört und meinen Charakter vernichtet. Das Kalkwerk von Thomas Bernhard. Mit Felix Römer. Jeder Mensch will gleichzeitig teilnehmen, nicht? Also, und gleichzeitig in Ruhe gelassen sein. Und da das eigentlich nicht möglich ist, beides, ist man immer in einem Konflikt. Nicht? Nicht, weil es ist, man macht hier das Tor zu und will allein sein. Und in dem Moment, wo man das will und es Tor zumacht, ist einem gleichzeitig auch bewusst, dass es auch wieder eine falsche Handlung ist, weil man es im Grunde auch nicht sein will, wenn man erstens einmal weiß, dass Alleinsein viel unangenehmer ist. Aber andererseits können sie nichts machen. Nicht? Nicht? Mit einer Frau zusammen können sie nicht Bücher schreiben oder halt Blöde. Nicht? Hörspielbearbeitung Christian Lerch und Philipp Preuß. Sprachaufnahmen Bernd Friebel. Tongestaltung Elmar Peinelt. Regie Christian Lerch. Produktion Österreichischer Rundfunk 2015.